WDR 5. Neugier genügt. Am Morgen des 11. August gerät der 21-jährige Afroamerikaner Marquette Frey in eine Verkehrskontrolle der Los Angeles Police auf dem Highway. Die Polizeibeamten stellen Trunkenheit am Steuer fest, dem jungen Frey werden die Handschellen angelegt, er soll mit aufs Revier kommen. Die Situation eskaliert, wie ein damaliger Radioreporter berichtet. Eine scheinbar routinemäßige Verkehrskontrolle hat das Ghetto Watts in ein Niemandsland verwandelt. Hier herrschen jetzt Straßenschlachten, Plünderungen, Brandstiftungen und es wird geschossen. Soul Songs wie Nowhere to Run von Martha and the Vandellas bekommen auf der Straße in dem Ghetto eine völlig neue Bedeutung. Vorher vor allem beliebt bei Soldaten in Vietnam, jetzt lautet die Botschaft: Wir verstecken uns nicht mehr, wir rennen nicht mehr davon. Bei der Los Angeles Police arbeiten vorwiegend weiße Polizisten und genau die sind vor allem bei den schwarzen Jugendlichen verhasst. Kein Wunder, in den Ghettos der Millionenmetropole agieren die Staatsdiener als eiserne Besatzungsmacht. Willkür, Schikane und rassistische Kontrollen, das ist Alltag auch in dem South Central Los Angeles gelegenen Watts. Damit soll jetzt Schluss sein, sagen wütende Jugendliche einem lokalen Fernsehteam, kurz bevor sie zum Steinewerfen an die Frontlinie der 77. Straße ziehen. Die sollen hier nicht mehr einfach herkommen und Leute aus den Autos ziehen. 5 Bullen sind auf eine Person gegangen. Damit ist jetzt Schluss. Der Mann ist ausgestiegen und die haben ihn dann einfach auf den Boden gestoßen. 5 Männer gegen einen Jungen. Nach nur wenigen Stunden und trotz massivster Verstärkung der Ordnungskräfte gerät die Situation komplett außer Kontrolle. In Watts kommt es zu einem spontanen Aufstand, der 6 Tage lang anhält. 14.000 Soldaten der Nationalgarde und sogar Panzer werden im Kampf gegen jugendliche Steinewerfer eingesetzt, um das Viertel wieder unter staatliche Kontrolle zu bekommen. Am Ende steht eine traurige Bilanz. 32 Tote, davon 27 Schwarze, mehr als 800 Verwundete und 3.000 Festnahmen. In a little tent, oh, and just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Change is gonna come, der Wechsel wird kommen. Von dem King of Soul, Sam Cooke, inspiriert bei der erstarkten Bürgerrechtsbewegung. Der Song ist eigentlich eine schnulzige Kuschel-Soul-Nummer, aber jetzt klingen die wimmernden Worte plötzlich nach einer drohenden Prophezeiung. Mit Watts scheint diese sich zu bewahrheiten. Und so scheint es auch, dass die Revoltierenden die Worte des nur 4 Monate zuvor ermordeten Malcolm X in die Tat umsetzen. Wir lieben jeden, der uns auch liebt, aber wir lieben niemanden, der uns nicht auch liebt. Wir sind nicht gewalttätig mit Menschen, die nicht gewalttätig sind mit uns. Aber wir sind nicht mehr gewaltfrei mit Menschen, die Gewalt gegen uns anwenden. Viele Journalisten und Soziologinnen sowie Polizeibeamte und Politikerinnen können für die Watts-Unruhen nur diese eine Erklärung finden. Gewalt als die letzte verzweifelte Antwort auf Rassismus. Doch es gab schon damals Stimmen, die den Aufstand nicht als sogenannte Rassenunruhen verstanden, sondern die Zeichen der Zeit anders interpretiert haben. Bob Dylan, die linksradikalen Situationisten und ausgerechnet der erzkonservative Pfarrer David A. Noble. Auf dem Cover seines Buches Communism, Hypnotism and the Beatles sind die Köpfe der Fab Four als blutrünstige Zombies zu sehen. Die Warnungen des Reverend Noble sind kaum drastischer und reihen sich in die antikommunistische Hysterie der Zeit ein. Vor allem die Popkultur, allen voran die Beatles, würden unter Sowjetregie die amerikanische Gesellschaft unterwandern, warnt der Pfarrer in seinen öffentlichen Reden. One reason could be the music they're listening to. Ein Grund könnte die Musik sein, die die jungen Leute hören. Ich behaupte, dass die Beatles unsere Jugendlichen zur Unruhe und letztendlich auch zur Revolution anstiften wollen. Ich warne, jeder Erfolg der Beatles könnte auch den Erfolg einer sozialen Rebellion gegen das Bürgertum bedeuten. Social Rebellion, the Beatles represent. Bob Dylan hielt sich dagegen mit seiner Analyse der Gegenwart kurz und nüchtern. I guess the 50s have been ended in about 65. Ich würde sagen, die 50er waren 1965 vorbei. Auf ihre Weise sollten beide Recht behalten. Während aber der Pfarrer den Untergang des US-amerikanischen Bürgertums befürchtet, spiegelt sich in der Popkultur der Zeit das Begehren nach Veränderung einer ganzen Generation. Der Stein ist unaufhaltbar ins Rollen gekommen, so die Botschaft von Bob Dylan. Like a Rolling Stone, der bekannte Popkulturkritiker Gray Marcus sah in dem Song nicht weniger als den psychografischen Soundtrack der Watts und Ruhn und der Jugendrevolte, und die war 1965 im vollen Gang. Zwar fanden die Rebellen in der Kulturindustrie einen engen Verbündeten, aber gleichzeitig waren die neuen Protestsongs auch ein riesiges Geschäft. Es war die neue Ware der Unterhaltungsindustrie. Ob sexuelle Revolution, Protest gegen den Vietnamkrieg, Kapitalismuskritik oder Black Power, die Stimme der Bewegung schallte direkt von der Straße in die Tonstudios und von da poetisch und griffig verpackt, millionenfach in die Küchen, Autos und Wohnzimmer der US-Amerikaner. My Generation von der Rowdy-Rockband The Who. Damit drückt die Londoner Truppe die Bedürfnisse einer ganzen Generation aus. Wir leben jetzt und wir wollen alles außer älter werden und arbeiten. Aber was war eigentlich der genaue Hintergrund? Die Analyse dazu liefert ein vielbeachteter Text: Niedergang und Fall der spektakulären Warenökonomie der Situationistischen Internationale. Die Schwarzen in Amerika wollen die totale Subversion dieser Gesellschaft oder sie wollen nichts. Es handelt sich nicht mehr um die Krise der gesellschaftlichen Lage der Schwarzen in Amerika, sondern um die Krise der amerikanischen Gesellschaft, die zunächst unter den Schwarzen auftritt. Es hat hier keinen Rassenkonflikt gegeben. Die Schwarzen sind in ihrem Kampf nicht isoliert. Der Kampf wurde zum Signal eines sich jetzt ausbreitenden Protestes. Es ist eine Revolte gegen das Spektakel auf der Ebene der Totalität. Auch Martin Luther King musste zugeben, dass mit dem Aufstand seine Fachgrenzen überschritten worden waren, als er im Oktober 65 in Paris erklärte: Man kann bei Watts nicht von einem Konflikt um Rassismus sprechen, sondern von Klassenkampf. Und so haben es auch die Situationisten gesehen. Es ist die Revolution der Schwarzen und wir wollen, dass die Welt es erfährt. Freedom Now heißt die Parole aller Revolutionen der Geschichte. Aber zum ersten Mal ist nicht mehr die Armut, sondern der materielle Überfluss nach neuen Gesetzen zu bewältigen. Und hier liegt genau der Konflikt der ganzen Generation, nicht nur der jugendlichen Afroamerikaner. Die Eltern der Greatest Generation haben nach dem Zweiten Weltkrieg mit Hilfe riesiger Fabrikanlagen einen noch nie dagewesenen Wirtschaftsboom erschaffen. Und ausgerechnet jetzt kommt der Bruch. Es ist die Blütezeit des Fordismus, eine Produktionsweise basierend auf Massenproduktion, Massenkonsum und den damit einhergehenden ökonomischen Verbesserungen der materiellen Lebensverhältnisse. Dabei braucht es zuweilen nur 5 Noten, die diese Welt erschüttern. No Satisfaction, unbefriedigt. Der Song ist ein Aufschrei und flankiert die Rebellion der jungen Wilden. Eigentlich geht es um Sex, aber der Subtext sagt etwas ganz anderes. Ich kann nicht genug bekommen, I can't get no satisfaction. Dieses Leben reicht mir so nicht mehr. Präsident Lyndon B. Johnson bekämpft inzwischen mit seinem kurz zuvor groß angelegten sozialpolitischen Reformprogramm The Greater Society Armut und Arbeitslosigkeit. Damit werden auch die Rechte von Afroamerikanern und Minderheiten gestärkt. In kurzer Zeit wird die Armutsrate halbiert. Das ändert nichts am Bild der Jugend von der starren Arbeitsgesellschaft, die im monotonen Fließbandtakt das ganze Leben bestimmt. Von der Schule über den Bausparvertrag bis zum Ehebett. Frauen sollen am Herd bleiben, eine prüde Sexualmoral kontrolliert die Betten und Homosexualität ist strafbar. Die Aussichten, ein Leben 45 Jahre, 8 Stunden am gleichen Arbeitsplatz, das war eine Zwangsjacke für junge Menschen. Dazu tobt draußen der Vietnamkrieg, der immer mehr in die Kritik gerät. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, no one did disturb the sound of silence. Sound of Silence von Simon & Garfunkel. Das Stück ist eine poetische Mahnung vor dem Komplizenschaften Schweigen rassistisch motivierter Morde in den Südstaaten. Aber 65 wird der Song auch zu einem der Songs der Anti-Vietnam-Proteste. Die sehen auch die Situationisten im Einklang mit den Ereignissen von Watts. Es erscheinen Zehntausende von Demonstrierenden gegen den Vietnamkrieg in New York und Berkeley auf den Straßen und rufen wie die Watts-Aufständischen: Raus aus unserem Viertel und aus Vietnam. Es werden Kurse abgehalten, in denen man lernt, wie bei der Musterung geschummelt werden kann. Einrufungsbefehle werden vor den Fernsehkameras verbrannt. Am 28. Juli 65 verdoppelte Präsident Johnson die Truppen, die monatlich nach Vietnam gesendet wurden, von 17 auf 35.000. Kurze Zeit später kämpfen eine 500.000 US-Soldaten gegen die kommunistische Gefahr, den Vietcong, mit verheerenden Folgen. Bis zum Ende des Krieges sterben mehr als 58.000 US-Militärs und offiziellen Schätzungen zufolge über 1.140.000 Vietnamesinnen und Vietnamesen. Die antimilitaristische Bewegung ist im Aufwind. Barry McGuire liefert dazu den erfolgreichsten Protestsong aller Zeiten. The Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading, you're old enough to kill. But not for voting, you don't believe in war. But what's that gun you're toting? Eve of Destruction. In was für einer Welt leben wir, wenn du alt genug zum Töten bist, aber nicht um zu wählen? Das fragt der junge Sänger McGuire in dem Stück. Obwohl der Song kurzzeitig unter die US-amerikanische Zensur fiel, sprang der Titel auf Nummer 1 in den Charts und löste damit Dylans Hit Like a Rolling Stone ab. Am 16. März setzt sich die 82-jährige Alice Harris in Detroit aus Protest gegen den Krieg in Flammen. Ein Zeichen der Ohnmacht. Aber nur zwei Monate später, zwischen dem 21. und 23. Mai, finden die ersten legendären Teach-ins an der Berkeley University in Kalifornien statt. What kind of a system is it that allows? In welchem System leben wir, wo es erlaubt ist, Entscheidungen zu treffen, die zum Tode von Tausend und Abertausenden von Menschen führen, wie jetzt gerade in Vietnam? In welchem System leben wir, wo es rechtens ist, dass die USA über die Zukunft anderer Menschen entscheidet und sich selbst damit bereichert? Wir müssen dieses System benennen und wir müssen es kontrollieren. Sonst wird es die Menschheit zerstören. And we must change it and control it, else it will destroy us. Hunderttausende haben die Rede von Paul Potter live oder im Fernsehen verfolgt. Er ist Vorsitzender der Studentenorganisation Students for a Democratic Society. Bis zu 30.000 Studenten und Studentinnen beteiligen sich bei dem Teach-In. Der Campus ist zugepflastert mit selbstgemalten Transparenten. Überall strömen Menschen zu kleinen und großen Versammlungen. Der Vietnamkrieg ist in aller Munde. Der Unterricht wird boykottiert. Berkeley ist noch hoch politisiert von dem Free Speech Movement des vergangenen Jahres. Aber nicht nur die Bürgerrechts- und Antikriegsbewegung hält während des Hot Summer 65 große Teile des US-amerikanischen Bürgertums in Atem. Es ist auch der Startpunkt einer neuen Frauenbewegung. Joanne Baez liefert mit dem Song Daddy, You've Been On My Mind, den Soundtrack der Frauenrevolte. I don't mean trouble, please don't put me down, don't get upset, I am not pleading or saying I can't forget you. I do not walk the floor, bow down and bend, but yet Daddy, you've been on my mind. Joan Baez spricht vielen jungen Frauen der Zeit aus dem Herzen. Es ist eine Absage an die Kontrolle durch die Väter und Ehemänner und ein Schlachtruf für die Selbstbestimmung. Verstärkung bekommen die jungen Frauen ausgerechnet vom Supreme Court. Am 7. Juni wird auf höchster Ebene entschieden, dass der Staat kein Recht auf Geburtenkontrolle hat. Frauen mit einkommensschwachem Hintergrund haben über das neue Programm Medicaid jetzt Zugang zur Antibabypille. Und im Sommer 65 setzt sich auch der Minirock durch. Der Albtraum des prüden und religiösen Amerika wird wahr. Die sexuelle Revolution ist jetzt im vollen Gange. So haben beispielsweise noch Anfang des Jahres nur 25% der Frauen Sex vor der Ehe. 3 Jahre später hat sich die Zahl mehr als verdoppelt auf 60%. The Mamas and Papas liefern den passenden Song Go Where You Wanna Go. Gleichzeitig wird die Hippie-Kultur zu einem Massenphänomen. Unzertrennlich mit dem Traum von freier Liebe, Leben in der Kommune und Reisen ohne Ziel. Dazu bekommen Drogenexperimente mit LSD, vor allem in der San Francisco Bay Area, Kultstatus. Flower Power, Drogenorgien und Rebellentum, das gilt als Anti-Establishment und Gegenentwurf zu dem biederen Leben der Eltern. Und genau die haben einige Jahre zuvor noch nicht einmal ihren Mund aufgemacht, als Atombomben über Hiroshima abgeworfen wurden. Hippie-Songs wie California Dreaming drücken die Aufbruchstimmung und den Zeitgeist der jungen Wilden aus. Zwar veränderte das Aufbegehren der jungen Wilden die politische, soziale und kulturelle Landschaft radikal, aber zwischen den einzelnen Bewegungen sind auch klare Grenzen verlaufen. Nicht nur wegen staatlicher Repression, sondern auch gerade wegen dem Beharren auf kulturellen Identitäten blieb die erträumte Revolution aus. So waren die Hippies auch für ihren realitätsfernen und esoterischen Eskapismus verhasst, aber auch Teile der Bürgerrechtsbewegung haben sich mit islamistischen und schwarznationalistischen Ideologien von anderen Kämpfen isoliert. So wurde das Motto »Mach, was du willst und lass dir von niemandem reinreden« nicht nur als Abgrenzung zum verhassten Bürgertum benutzt, sondern hat auch einen Graben zwischen die einzelnen Bewegungen geschlagen. Anfang der 70er gerät durch die Revolte das politische Establishment immer mehr in die Krise. Und so auch die Wirtschaft. Aber mit den neu erkämpften individuellen Freiheiten wurde auch gleichzeitig der eigene Strick gedreht. Freiheit stellt keinen Widerspruch, sondern die Grundlage der späteren neoliberalen Offensive und der Deregulierung der Märkte dar. Viele ehemalige Rebellen werden integriert und Teil des neuen Establishments als Denkerin, Politiker und kreative Unternehmer. I know your mind's made. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.